B2B. Frau Doktor, Ihr Kollege hat uns erklärt, dass es sehr kritisch um meinen Mann steht. Und er hat ja eine Patientenverfügung gemacht. Worum es uns doch geht, ist, dass wir die Behandlung an meinem Vater beenden möchten. Darf ich Ihnen kurz noch einmal die Situation schildern? Natürlich, wenn Sie meinen. Ja, ich glaube, dass dies hilft, Ihnen unser Vorgehen verständlich zu machen. Herr Büttner wurde wegen einer Lungenentzündung behandelt. Vor 3 Tagen mussten wir ihn auf die Intensivstation verlegen, weil sich sein Zustand plötzlich verschlechtert hat. Wir beatmen ihn und geben ihm Medikamente, die seinen Kreislauf stabilisieren.